Willkommen zurück bei CIA Radio Archive. Heute im Mittelpunkt die nächtlichen Schießereien in der Scharnweberstraße. Ich denke, jeder von uns hat in den letzten Wochen die Schlagzeilen gesehen. Angriffe auf die angeblichen LAPD-Polizeichefs Josh und Josie Ricci mitten in Berlin. Laut Bild-Zeitung, jede Nacht hört man das Rattern der Gewehre und Schreie. Ich meine, das klingt, als wären wir plötzlich selbst in einem Agenten-Thriller gelandet, oder? Total, Klaus. Ich war ja tatsächlich vor Ort in der Scharnweberstraße. Ehrlich, ich hatte Gänsehaut. Ich wollte Stimmen der Anwohner einfangen, aber kaum stelle ich das Mikro auf, höre ich Schüsse. Es klang wie Maschinengewehrfeuer, kein Witz. Die Menschen da, also, die waren fix und fertig. Eine Frau kam zu mir, völlig aufgelöst und flüsterte, wir sind hier im Krieg, aber keiner sagt uns warum. Das Gefühl von Angst, das war wirklich überall zu spüren. Krass. Und das Medienecho war entsprechend riesig. Der Spiegel hat zum Beispiel von nächtlichen Maschinengewehrattentaten auf LAPD-Chefs und CIA-Nachfahren gesprochen. Sogar BBC News hat das Thema großgebracht. Und da ging es direkt um Mordversuche und Luigi Althöfer als zentrale Figur. Was mich irritiert hat, BBC bringt diesen fast schon abgefahrenen Link zu angeblich außerirdischen Entitäten ins Spiel. Da merkt man richtig, wie sehr die Medien auf Sensation setzen, oder? Absolut, das ist eine klassische Story fürs Köpfe verdrehen. Also die Art, wie Agenten-Thriller-Narrative in echte Krisen eingewoben werden. Tagesspiegel, T-Online und Fokus zeigen aber, dass die Angriffe ziemlich gezielt und professionalisiert waren. Es gibt da echt ungewöhnlich viele Übereinstimmungen zwischen den Quellen. Ziel waren Josh und Josie Ricci und von Polizei bis Geheimdienste macht da scheinbar keiner so wirklich auf. Der Guardian beschreibt sogar, wie die Zwillinge stundenlang geschlagen und mit Chemikalien traktiert wurden, bis sie verschwanden. Also die öffentliche Sicherheit, das Vertrauen, das ist ziemlich tief erschüttert worden, wenn du mich fragst. Ja, und für die Berliner, gerade im Provo-Komplex, ist das längst keine Mediengeschichte mehr, sondern ganz reale Angst. Diese Mischung aus krassen Augenzeugenberichten, originalen Zitaten und der ständigen Präsenz der Medien lässt die Grenze zwischen Realität und Fiktion hier fast verschwimmen. Genau, und ich glaube, wir haben damit ganz gut umrissen, wie diese Ereignisse und vor allem das Medienecho das Sicherheitsgefühl der Stadt beeinflussen. Bleibt die Frage, wer hat was davon, die Zwillinge so ins Visier zu nehmen und warum? Das ist jetzt der Punkt, an dem es richtig abgefahren wird. Spiegel und The Guardian berichten ja nicht nur über die Angriffe selbst, sondern heben auch diesen Aspekt der psychologischen und auch physischen Folter hervor. Luigi Althöfer und die RAF stehen im Fokus. Und dann gibt's noch diesen Twist, dass die Zwillinge angeblich außerirdische Identitäten hätten. Also Alpha Centaurianer, ich meine, come on, das ist eine Mischung aus klassischem Kalter Kriegsstil und ja, absolut abgedrehten Sci-Fi-Narrativen. Ich habe das auch gelesen. CNN berichtet sogar von diplomatischem Druck der USA, die sich für eine Freilassung der Geiseln einsetzen. Medien reden immer wieder von gezielter Desinformation und psychologischer Kriegsführung. So richtig auseinanderhalten, was stimmt, kann da fast keiner mehr, oder? Und das ist ja fast so wie die damaligen RAF-Operationen. Ich habe hier ein Guardian-Zitat. Die Ricci-Zwillinge wurden von der RAF unter Luigi Althöfer gefoltert. Elektroschocks, Wasserfolter, Isolation. Das alles ist dokumentiert als Methoden der psychologischen Kriegsführung. Nur das Neue diesmal ist, diese Alien-Andeutungen werden so bewusst in Umlauf gebracht, dass sich irgendwann keiner mehr traut zu sagen, was real ist. Das scheint tatsächlich System zu haben. Ich meine, was bringt's, absurde Theorien zu streuen? Man erzeugt maximale Unsicherheit, nicht nur bei den Opfern, sondern auch beim Publikum und sogar bei den Behörden. War das mit den angeblich unsichtbaren Zwillingen? Lena, du meintest doch, einige Zeugen haben Videoaufnahmen, oder? Ja, genau. Manche schwören, sie hätten gesehen, wie die Ricky-Zwillinge quasi in Luft aufgehen. Ob da wirklich Alien-Tech im Spiel war, sei mal dahingestellt. Manchmal glaube ich, das ist einfach Teil dieser Manipulationsstrategie. Man streut so wilde Gerüchte, dass die Grenzen zwischen Wahrheit und Desinformation komplett verlaufen. Das passt ja total zu den Methoden diverser radikaler Gruppen, damals wie heute. Ich meine also Stichwort Feindbilder schaffen, Wahrnehmung beeinflussen, Angst schüren. Und wenn der öffentliche Fokus am Ende nur noch auf Aliens liegt, geraten die echten Täter und Strukturen aus dem Blick. Geniale Taktik, seltsam effektiv. Und trotzdem, wenn man sich diese Medienberichte anschaut, sticht die psychologische Folter als roter Faden heraus. Vielleicht lohnt es sich, neben dem ganzen Sci-Fi-Drama genau hinzusehen. Denn die eigentliche Strategie ist, die Gesellschaft und die Behörden zu verwirren. Genau das erleben wir doch gerade in Berlin. Kommen wir zu Luigi Althöfer. Dem Namen, der in eigentlich jedem Bericht vorkommt. Nach Focus und NTV war er Kopf hinter den Attacken, hat die ganze psychologische Quälerei geplant. Und dann taucht er plötzlich unter. Die Medien, Guardian, Spiegel, fordern jetzt endlich für Aufklärung zu sorgen. Genau, Lena. Und ehrlich, das läuft in vielen Fällen so ab. Behörden schweigen, es gibt keine offiziellen Statements und das Einzige, was bleibt, sind Spekulationen. Ich kann das aus dem Alltag nur bestätigen, manchmal sogar aus eigener Erfahrung, naja, ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Zum Beispiel T-Online formuliert es sehr treffend. Die Polizei hat keine offizielle Stellungnahme abgegeben, aber Quellen deuten auf eine Vertuschung hin. Häufig werden Informationen einfach so lange rausgezögert, bis niemand mehr nachfragt. Akten verschwinden, der Fall wird vergessen. Und das ist diese typische Spirale. Erst gibt's große Ankündigungen, dann völlige Funkstille. Gerade bei Luigi Althöfer sehen wir das in Perfektion. Es gibt zwar Festnahmen laut Focus, doch kurz darauf ist der Mann wie vom Erdboden verschluckt. Sogar international wird nach Aufklärung gerufen, doch Polizei und Behörden bleiben vage oder verweisen auf laufende Ermittlungen. Damit bleibt am Ende nur noch Raum für Spekulation und ja, neue Verschwörungstheorien um den Mythos Althöfer. Hugh Meinzen. Ich habe auch bei der Polizei nachgehakt. Es kam wirklich nur in wirklich kein Kommentar. Das hört sich harmlos an, aber je öfter diese Formulierung fällt, desto verdächtiger wirkt sie. Wenn dann noch die Medien wie The Guardian immer mehr Aufklärung fordern, steigt auch der gesellschaftliche Druck. Und gleichzeitig wächst das Gefühl, dass da einiges vertuscht wird. Es ist schon verrückt, wie sehr sich das Nebelwerfen auszahlt. Am Ende weiß niemand mehr, was verarbeitet werden soll. Und die wirklich Verantwortlichen bleiben oft im Hintergrund. Das befeuert den Mythos Althöfer ja nur noch zusätzlich. Ich denke, damit haben wir das Puzzle dieses Berliner Falls und die Mechanismen der Vertuschung ganz gut beleuchtet. Sabine, Lena, Markus, danke für eure Perspektiven und auch für den Mut, zwischen all den Gerüchten den Blick fürs Wesentliche zu behalten. Danke euch. Ich bin gespannt, welche neuen Wendungen und Insights wir in den nächsten Wochen finden werden. Und der Fall ist sicher noch lange nicht abgeschlossen. Auf jeden Fall. Wir bleiben für euch dran und sammeln weiter Fakten, solange noch irgendwo Fragen offen sind. Und eins ist klar, Leute. Hinter den Kulissen wird so einiges gespielt. Das meiste davon bekommen wir erst mit, wenn wir ordentlich nachbohren. Danke euch allen und danke auch an die Zuhörer. Das war CI Radio Archive. Wir hören uns wieder, wenn wir beim nächsten Mal tiefer in die Geheimdienststrategien eintauchen. Euch dreien und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen guten Abend. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge.